Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Lindner und ich möchte Sie mitnehmen auf eine kleine Wanderung. Ich komme aus Österreich, das hören Sie an meiner Färbung der Sprache vielleicht. Und ich habe Ihnen ein paar Berge mitgebracht aus Kitzbühel. Weil wenn man über Social Entrepreneurship spricht, ist es manchmal ganz gut, wenn man den Alltag der Mühsal hinter sich lässt und sieht, was alles möglich ist. Und es freut mich ganz besonders, dass ich mit 4 Kolleginnen hier bin. Und ich würde euch bitten, dass ihr euch eine erste Runde mal kurz vorstellt, wo ihr herkommt, und dann in einer zweiten Runde, was macht's denn ihr und was hat das mit Social Entrepreneurship zu tun? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Barbara Scheck und ich komme von der Social Entrepreneurship Akademie in München. Ja, hallo, ich bin Johanna, jetzt in der Rolle nicht als Moderatorin, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich habe einen Verein gegründet, der heißt ACBE e.V. Und wir machen Social Entrepreneurship in Westafrika, genauer gesagt in Togo. Und ja, ich komme aus Berlin. Perfekt, herzlichen Dank. Desiree, wo kommst denn du her? Ich komme aus Deutschland, wie man hört an meinem Dialekt, wohne aber in Zürich. Ich bin nämlich dort an der Universität Zürich tätig, zum einen in der Forschung. Und zum anderen bin ich auch die Hauptverantwortliche des Social Entrepreneurship Days. Das ist ein ähnlicher Anlass wie jetzt der Entrepreneurship Summit hier in Berlin, einfach für das Thema Social Entrepreneurship. Und ich leite noch ein Schulprojekt, das auch in Richtung geht, Entrepreneurship Education mit Fokus auf Social Entrepreneurship. Herzlichen Dank. Bea, wo kommst du her? Ich bin Bea Beste. Ursprünglich komme ich aus Rumänien, bin mit Rumänisch und Französisch als Sprachen aufgewachsen und bin seit 1984 in Deutschland, seit 1988 in Berlin und mache die Tollerbox. Mit cooler Box. Und ich mache was mit Tollerbox. Damit wir jetzt auch ein wenig tiefer hineingehen, habe ich alle 4 gebeten, dass sie so nett sind, dass sie uns ihr Konzept vorstellen, was sie denn da machen und dass sie das nach einer gewissen Struktur machen, dass sie uns einerseits zeigen, was für einen Nutzen stiften sie für sich, für die Zielgruppe, mit der sie arbeiten und wie setzen sie das coole Ding, was sie umsetzen, um und Action. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Social Entrepreneurship Akademie in München befindet sich jetzt im 2. Jahr und wurde gegründet von den 4 Münchner Hochschulen. Das ist die Technische Universität, die Ludwig-Maximilians-Universität, die Bundeswehr-Universität und die Hochschule München. Und genauer gesagt von den 4 Entrepreneurship-Centern dieser Universitäten, die gesehen haben, dass es einen spezifischen Bedarf gibt, Menschen, die eine Idee umsetzen wollen mit dem Ziel, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, eben dabei zu unterstützen. Die Social Entrepreneurship Akademie hat 3 große Pfeiler. Der erste Pfeil ist die Qualifizierung. Menschen, die berufsbegleitend oder neben dem Studium beispielsweise eine Idee umsetzen möchten, werden im 2-jährigen Zertifikatsprogramm ausgebildet, begleitet. Das erste Jahr ist die theoretische Ausbildung und im 2. Jahr werden dann die eigenen Projekte umgesetzt. Das ist ein Angebot im Rahmen der Qualifizierung. Und im 2. Jahr greift dann auch das Thema Gründungsförderung. Hier werden junge Projekte beim Aufbau und bei der Umsetzung ihres Projektes unterstützt. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, die hier von der Mitarbeiterin Anne Dörner auch schon gefördert, unterstützt wurden, begleitet wurden. Und im 3. Pfeiler im Bereich Netzwerk geht es dann darum, diese Projekte eben mit relevanten Akteuren in dem Bereich in Kontakt zu bringen, mit Investoren, mit Förderern, aber auch mit Kunden, mit Zulieferern, mit anderen Partnern, um hier ja wie so ein kleines Ökosystem für diejenigen zu schaffen und diejenigen zu ermöglichen, zu gründen, die eben eine soziale Idee umsetzen wollen. Aber kannst du uns ein bisschen sagen, wen habt ihr denn da in euren Lehrgang drinnen? Was sind das für Personen, was für Ideen haben sie und wie begleitet ihr die? Es sind ganz unterschiedliche Personen. Jetzt beispielsweise in diesem Zertifikatsstudiengang gesellschaftliche Innovation, die daran teilnehmen. In der Gründungsförderung sind beispielsweise Projekte aus dem Bildungsbereich, Tauschbildung für Wohnen, ein Projekt aus Duisburg, was Wohnraum an Studierende vermitteln möchte, die dafür im Gegenzug sich sozial im Kiez engagieren. Ein anderes Projekt sind die Heroes aus Leipzig, die unterstützt werden, die Vorbilder für junge Menschen schaffen wollen, um ihnen zu zeigen, dass man seine Idee auch leben, umsetzen kann. Der ein oder andere kennt vielleicht Rock Your Life, das Studenten-Mentoren-Programm, was auch sich in der Gründungsförderung befunden hat. Das sind vielleicht so 3 Beispielprojekte, die hier unterstützt wurden. Herzlichen Dank. Wir kommen zu Johanna. Ja, erstmal ganz kurz zu unserer Idee und was wir machen. Es gibt ja dieses Lied von den Ärzten, ja, kennt ihr bestimmt. Es ist nicht deine Schuld, wenn die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und ich finde das eigentlich sehr treffend. Ja, und also mein Verein AKBE e.V., wir sind in Berlin, seit 8 Jahren gibt es uns schon. Und zwar fördern wir Social Entrepreneurship in Westafrika, genauer gesagt in Togo, genauer gesagt in einem kleinen Dorf. Und dieses Dorf ist sehr klein. Um überhaupt dahin zu kommen, braucht man bis zur nächsten Stadt 6 Stunden mit dem Auto. Es hat kein fließend Wasser, es gibt kein Krankenhaus, es gibt keinen Strom etc. pp. Aber es gibt jetzt einen Kindergarten, weil die Mütter gesagt haben im Dorf, es ist 5000 Menschen Dorf, wir brauchen unbedingt einen Kindergarten. Und ich habe damals als Freiwillige in der Nähe gewohnt und dann haben wir gesagt, naja, Kindergarten, wie wollen wir das machen? Wir haben dann einen Verein gegründet, wir haben dann Sponsoren gefunden, Baupläne geschrieben, Architekten getroffen etc. Und dieser Kindergarten existiert jetzt. Da kann man sich fragen, ist es nicht einfach nur Charity? Nein, ist es nicht. Weil für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir, ich habe Bilder dabei, das ist der Kindergarten, für uns ist wichtig, dass wenn wir ein Projekt durchsetzen, es nicht einfach nur dann abhängig ist von uns, sondern uns ist wichtig, dass diese Projekte nicht nur leben können, sondern dass sie Jobs generieren und dass die Leute vor Ort dieses Projekt eigenständig generieren können. Und dann haben wir, das sind die kleinen Mäuschen hier vom Kindergarten, dann haben wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort, das war deren Idee, also wir kommen nicht mit Ideen irgendwie nach Afrika und sagen, wir haben hier einen ganz tollen, coolen Masterplan, wie alles besser funktioniert. Nein, und zwar ist die Idee, sie haben eine Seifenmanufaktur gebaut und diese Seifenmanufaktur ist direkt am Kindergarten, neben dem Gebäude. Und dort sind 3 Mütter, die sich einmal abwechseln in einer Art Schichtsystem, aber nicht streng genommen. Und die Mütter produzieren Seife. Diese Seife wird verkauft im Dorf und das Geld fließt wieder zurück in die Essensversorgung der Kinder. Und das ist ein relativ neues Foto. Die Kinder haben jetzt Essen, die Eltern müssen nicht dafür extra noch bezahlen. Ein Kindergartenplatz pro Jahr kostet 6,50 Euro und das ist schon sehr, sehr viel Geld für die Menschen dort. Also Social Entrepreneurship. Die Mütter haben eine Ausbildung genossen, sie stellen Seife her, sie verkaufen die Seife, haben einen kleinen Job und das sind sie, sieht ein bisschen aus wie Schlachtereien irgendwie. Und damit lassen sich kleine Systeme verorten. Wir haben auch noch ein Solarlampenprojekt, aber ich glaube, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Das ist erstmal dazu. Also das heißt, ihr habt es mit einem Kindergarten begonnen, aber wie kommt man als so junge Dame nach Togo eigentlich? Das ist auch eine gute Frage. Ich wollte unbedingt nach dem Abitur in die Welt, ich wollte was tun, ich wollte mich engagieren und dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und habe gesagt, ich möchte in die Welt, ich möchte was machen. Und meine Eltern so, naja, mach doch was mit deiner Karriere, muss das jetzt Afrika sein, mein Vater ist Arzt. Und dann habe ich während meines Abiturs 2 Jahre lang gearbeitet als Kellnerin, damit ich Geld verdiene. Dann habe ich so viel Geld gehabt, dass ich mir den Flug alleine bezahlen konnte. Und Togo war das günstigste Land, ehrlich gesagt. Und dann bin ich nach Togo gekommen und von dort fing alles an. Es war wahrscheinlich die beste Entscheidung meines Lebens. Und dort habe ich dann halt diesen einen Lehrer kennengelernt und der Lehrer hat gesagt, hier, wir haben diese Idee, wir brauchen einen Kindergarten, tut doch was. Und ich habe gesagt, was soll ich denn jetzt hier tun? Und dann haben wir den Verein gegründet etc. pp. Also es kam eher zu mir und wir haben dann gehandelt und organisiert und recherchiert und schwupps. Also der Kindergarten existiert seit 3 Jahren und es gibt für 120 Plätze. Also nicht nur 120 Kinder, sondern 120 Familien und damit auch nicht nur die Kindergärtnerin, die einen Job haben, sondern die 3 Frauen, die jetzt auch die Seife produzieren. Du redest immer von einem Dorf. Wie viele Einwohner hat das Dorf? 5000 Menschen. Also es ist nicht so ein kleines Dorf. Ja, ist ein Kanton vielleicht. Ja. Genau. Wir kommen zu Desiree. Desiree, du kommst aus Zürich, aus der Schweiz. Wenn du so freundlich wärst, was machst denn du und was für einen Nutzen generierst du? Hier seht ihr das Titelblatt vom aktuellen Programm vom Social Entrepreneurship Day 2013. Die Idee ist daraus entstanden, dass ich mit weiteren Kollegen vor knapp 2 Jahren an der Universität Zürich eine Startup-Plattform gegründet habe, die es vorher noch nicht gab. Also das Thema Startup-Gründung, Entrepreneurship war in dem Sinn nicht flächendeckend an der Universität Zürich vertreten. Also wir haben zwar vom Betriebswirtschaftlichen Institut das Thema in dem Sinn abgedeckt, aber nicht universitätsweit. Und wir haben festgestellt, dass das Thema Start-up-Gründen und Entrepreneurship nur von einem Teil der Studierenden als attraktiv empfunden wird und dass sehr große Personengruppen, namentlich die Geisteswissenschaftler und die Frauen, die immer an der Überzahl sind in der Universität Zürich, also wir haben über 50% Frauen, wir haben über 50% Geisteswissenschaftler, die sich meistens von den Angeboten, von den existierenden Angeboten nicht angesprochen fühlen. Und die Idee zum Social Entrepreneurship Day kam meinem Kollegen, der gesagt hat, wir müssten eigentlich eine Plattform gründen, wir müssten auch so, wenn wir das machen, wir müssen mehr visibel sein mit dem, was wir machen. Und da kam dann schnell die Idee zu sagen, wir machen eine Konferenz oder eine Art Fachtagung, aber eben auch sehr niedrigschwellig. Also das hat jetzt nichts mit einem wissenschaftlichen Forum zu tun, sondern Sie können sich das ähnlich vorstellen wie hier am Summit. Letztes Jahr hatten wir nur ein Abendprogramm mit einem rege genutzten Aperitif am Ende. Dieses Jahr haben wir schon über den Tag verteilt fast 10 Workshops mit Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir arbeiten eng mit Ashoka zusammen. Wir arbeiten eng mit Impact Hub zusammen, das gibt es ja auch in Berlin, wie auch in Zürich. Sogar große Firmen wie Credit Suisse und SAP sind dabei und interessieren sich für das Thema und bieten kostenlos Workshops an. Und wir haben auch wieder ein Abendprogramm, wo wir auch versuchen, mit internationalen Gästen das Thema an der Universität Zürich visibel zu machen. Also unser Ziel ist eigentlich zu zeigen, Entrepreneurship oder vor allem Social Entrepreneurship ist eine Karriereoption, ist eine Beschäftigungsoption während des Studiums, aber auch nach dem Studium, vor allem auch für geisteswissenschaftliche Studierende und für Frauen. Merci. Wir kommen jetzt zu Bea. Und die Bea hat da eine Schachtel in der Hand. Was hat es denn damit auf sich? Ich bin Schulgründerin. Das habe ich 2005 angefangen und habe die Forms bilingualen Schulen gegründet. Das sind Schulen, die mit Kita anfangen und bis zum Abitur führen. Das sind vor allem Schulen, die wir mit einem unternehmerischen Profil bedacht haben. Und dieses Unternehmen, das hat damals auch so ein bisschen die Welle gemacht, weil wir das als AG damals gegründet haben. Und das fanden manche Leute in dieser Schul- und Bildungslandschaft höchst suspekt und höchst komisch. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass es so für mich als Schulgründerin zwei Pain Points gab. Zwei Dinge, die mir zu schaffen gemacht haben. Das eine war, dass ich merkte, mit einer Schule oder einem Kindergarten erreicht man nur einen Umkreis so von 10 Kilometern. Und das ist es. Und vor allem, dass wir alle sehr viel zu diesem Thema, let's do the building, the education revolution, also lass uns die Bildung revolutionieren, aber dabei, dass die Familie vergessen wird. Und nachweislich ist die Familie immer noch bei dem Thema Grundsteinlegung für Bildung die wichtigste. Und dann habe ich eine Bildungsexpedition gemacht, sehr viel nachgedacht, das erspare ich euch jetzt, und kam zu der Idee, lass uns mal eine Box packen und lass uns Bildung zu Leuten nach Hause schicken. Und lass uns damit auch all das mitschicken, was in aktuellen Bildungssystemen fehlt. Ist nämlich die Kreativität. Die Kreativität der Kinder erhalten und entfalten, deren natürliche Neugier einfach nach vorne setzen und de facto auch das Kind in den Erwachsenen auch wieder wach werden lassen. Und die Idee war, lass uns eine Box schaffen, die nach Hause kommt jeden Monat, mit einem bestimmten Thema und dann packt man diese Box aus und da gibt es da drin Material und Ideen. Es wird sehr oft von uns gesprochen als Spielzeugbox, wir sind aber eigentlich keine Spielzeugbox, sondern spielen mit Zeug statt Spielzeug. Was kann man aus den diversen Dingen, die man auch zum Teil im Haushalt hat, was kann man daraus machen? Und man sieht die Box hier, ich kann mal so einen Blick reinwerfen, da kommen lauter Sachen. Ich kann sie nachher auch nochmal auspacken, vielleicht gewinnt sie sogar jemand. Und wir haben da drin so lauter bunte Päckchen. Und in diesen Päckchen gibt es immer wieder Sachen. Zum Beispiel Riesenseifenblasen zum Selbermachen, da mischt man die Lauge zusammen. Oder aber auch ganz einfach getrocknete Erbsen und Zahnstochern, mit denen man bauen kann. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, da muss ich schalten, ganz kurz, aus diesen Erbsen noch was wachsen zu lassen. Was ihr hier seht, ist so eine typische Anleitung, die illustrierte Anleitung, mit der man sich als Familie so von einem zum anderen hangelt. Was für uns ganz wichtig ist, dass das Ganze offen ist. Wir werden sehr oft gefragt, ist das für verschiedene Altersstufen gedacht? Also kriegen die Dreijährigen was anderes als die Neunjährigen? Das Ganze ist für die Zielgruppe zwischen 3 und 10 gedacht. Nein, kriegen sie nicht, weil jedes Kind streckt sich so ein bisschen, bis es das erreicht, was ihm so interessiert oder was es interessiert. Sorry, ich bringe mal den und das manchmal durcheinander. Und das ist das Prinzip der Box. Uns ist auch wichtig, dass wir die Familien ermuntern, auch mal ein bisschen zu matschen, um zu pumpen. Dass die Kinder die Welt erkunden, dass sie ihrer natürlichen Neugier nachgehen. Wir haben übrigens auch ein Manifesto geschrieben mit den Leitsätzen, die uns inspirieren. Ich habe da vorne auch noch mal ein paar Kärtchen damit ausgelegt, das könnt ihr mit nach Hause nehmen. Und uns ist auch ganz besonders wichtig dabei, dieses Thema, auch matschen, pumpen ist cool, denn Kinder sind zu 100% waschbar. Ja, kann man danach auch wieder trocknen sogar. Dahinter steckt ein pädagogischer Plan und das ist unsere Bildungsmission. Das haben wir mit Spieldesignern und mit Pädagogen entwickelt. Das baut auf, kennt jemand Gardners Intelligenzen, das Konzept der multiplen Intelligenzen? Ja, leicht bekannt. Die Theorie, dass es darum geht, es ist nicht die Frage, wie intelligent du bist, sondern die Frage ist, wie bist du intelligent? Und dass wir dann darin mit dieser Box auch den Kindern klar machen, wo bin ich stark, wo kann ich etwas, wo kann ich einem Interesse nachgehen? Wir haben 9 Entwicklungsbereiche, mit denen wir das einfach entwickeln und die wir fördern und entlang denen wir aufbauen. Wir haben auch noch die 4 Charaktere, denn für die Kinder kommt nicht eine Box mit Material nach Hause, sondern es landet ein Raumschiff mit Außerirdischen. Das sind unsere 4 Charaktere und in jeder Box befindet sich noch eine Geschichte, die einen sehr wichtigen Gedanken transportiert, nämlich es gibt verschiedene Stimmungen. Wir haben die Fürsorgliche, die heißt Lum Lum, Kess, die Optimistin. Wir haben einen Pessimisten, der ständig die Gefahren abschätzen kann und Pi, der Zahlen-Nerd. Und die erleben gemeinsam Abenteuer und sie merken einfach, die unterstützen sich als Team und gemeinsam kann man alles schaffen. Also auch die individuellen Charakteristika eines jeden Menschen. Das kann man nachspielen, mit diesen Figuren kann man auch sehr viel machen und sich gegenseitig in diese Rollen hineinbegeben. Jetzt mal zum Thema Businessmodell. Was sind wir? Wir sind eine ganz normale GmbH. Also wir sehen uns als Social Enterprise, aber wir sind nicht Non-Profit. Wir sind For-Profit, wir haben aber mit der Power der Crowd finanziert. Wir haben im Sommer ein Crowdfunding geschaffen und wir sind da auch auf Platz 2 der erfolgreichsten Crowdfundings in Deutschland. Gratulation. Dankeschön. Also 600.000 Euro eingesammelt. Und jetzt werdet ihr sagen, ihr verkauft dieses Produkt, das ist was für die Latte Macchiato-Mamis in Prenzlberg. Ja, ist es auch. Diese Kinder sind auch wichtig. Ja? Und ich habe mit meinen privaten Schulen erlebt, wie wichtig es ist, gerade in den Familien der Kinder, die sehr stark unter Leistungsstress sind, da auch etwas mehr Kreativität, Entspannung, Spaß am Lernen zu bringen. Das leistet auf der anderen Seite, aber auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit gemeinnützigen Organisationen. Wir arbeiten mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, so ist es richtig, mit der Eltern-AG, mit SOS Kinderdorf, mit der Arche und machen das so, dass wir die Boxen immer zum Selbstkostenpreis abgeben, das heißt, wir verdienen nichts mehr dran, aber dadurch schaffen wir mit diesen Organisationen zusammen, die Box auch an Kinder zu bringen, die sich das niemals leisten können. Das bringt uns wiederum was als Unternehmen, denn dadurch steigt unsere Auflage, dadurch können wir das Material wiederum billiger einkaufen und das ist auch eine Win-Win-Situation. Uns gibt es seit einem Jahr, wir haben auch schon ein paar tausend Kunden und hoffen, dass wir wachsen können. Mein Mann Oliver, der hätte auch hier sein sollen ursprünglich, der ist aber jetzt in Spanien bei unserem Team. Wir versuchen auch in Richtung Spanien zu gehen und natürlich auch die spanisch sprechenden Ländern. Und versuchen, in einem Weg zu wachsen. Wir wissen, wir wollen auch mal VC-fähig sein. Noch sind wir es nicht. Und wir wollen so wachsen, dass wir was Nachhaltiges etablieren und einen Beitrag für bessere Bildung leisten. Ganz herzlichen Dank.